es dunkel wird. Wenn es dunkel wird und die Nacht beginnt. Wenn es dunkel wird. Wenn es dunkel wird und die Nacht beginnt. Will ich nicht gern alleine sein? Nein. Will ich nicht gern alleine sein? Nein. Will ich nicht gern alleine sein? Das wär blöd. Wenn die Nacht. Schlumpfen bei.